7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. MMA Radio, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Peter. Hallo Peter. Hallo Ricky. Peter, heute ist es soweit, Silvester, Jahreswechsel steht an und ich habe schon gehört, du feierst in Erlangen. Ja, ist vollkommen richtig. Wir haben ja auch gerade schön die Flasche Sekt schon mal parat gestellt, für den Fall, dass gleich noch Korken geknallt werden müssen. Es ist 11 Uhr, muss man dazu sagen, und zwar nicht abends, sondern morgens. Ach so. Ja. Ist das falsch? Naja, macht man das? Also 12 Uhr hast du dir schon richtig gemerkt, aber es ist dann, glaube ich, eher die Nacht gemeint. Ach so. Ja, aber ich sag mal so, man kann ja nicht früh genug anfangen. Wobei, es laufen ja jetzt schon wieder genügend Idioten rum, die irgendwie den halben Tag über schon in die Böller geworfen haben, ne? Ja, das kann uns nicht passieren, denn meine Tochter mag das überhaupt nicht, dieses Geknalle. Und da spare ich natürlich regelmäßig jede Menge Kohle und finde ich auch gar nicht so schlimm, dass das der Fall ist. Denn die Preise für den ganzen Blödsinn, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ja, absolut, ja. Aber Peter, du hast ja allen Grund dazu, Korken knallen zu lassen. Für eine Überleitung. Denn ich kann vermelden, liebe Zuhörer, es wird MMA Radio wieder häufiger geben. Also nicht ganz so häufig wie zu Newszeiten, aber Peter und ich haben uns vorgenommen, in Zukunft im Regelmaß zu senden. Allerdings geht's jetzt noch nicht direkt damit los, denn der Peter hat sich einen Urlaub verdient und jetzt geht er erstmal 2 Wochen lang auf irgendeine Insel, hoffe ich. Ja, sehr richtig. Sehr gut. Entspannen, bräunen. Und ab Ende Januar haben wir uns vorgenommen, regelmäßig zu senden, sprich wöchentlich. Kann natürlich auch sein, dass wir mal 2 wöchentlich senden. Kann auch mal sein, dass wir einen Monat gar nicht senden. Denn man sollte es kaum glauben, wir beide sind berufstätig und MMA-UFC ist nur ein Hobby für uns. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich da schon sehr drauf. Absolut. Mir hat es auch wirklich viel Spaß gemacht mit dir, die letzten beiden Events zu reviewen und das war dann für mich auch der Grund, dich zu fragen, hey, hast du Bock auf eine Preview? In dem Fall UFC 195, Robbie Lawler gegen Carlos Condit, da kommen wir gleich noch drauf und MMA, UFC, das ist ja mein Thema, ich liebe ja diese Sportart und mir fehlt das regelmäßig darüber zu sprechen und ja, bin froh, mit dir jetzt wieder jemanden gefunden zu haben, der die Liebe zu diesem Sport teilt und mit mir regelmäßig über dieses Thema sprechen wird und will. Und wie wird das aussehen in Zukunft? Wir werden natürlich über die anstehenden Events sprechen, wir werden natürlich über die zurückliegenden Events sprechen und wir werden auch News thematisieren. Wir werden nicht alle News thematisieren, aber die wichtigen News sind auf jeden Fall in Zukunft bei MMA Radio zu hören. Und wir werden, denke ich mal so, zeitlich gesehen bei 1 Stunde, 1,5 Stunden liegen. Und dann über die diversen Themen sprechen, die halt eben in dieser schönen UFC-Welt anstehen. Richtig, Peter? Absolut. So sieht's aus. So, heute, ich hab's ja schon gesagt, geht's um UFC 195 und wir werden auch so einen kleinen Ausblick auf 2016 wagen. Also natürlich, was uns da am meisten anmacht, was wir glauben, was passieren könnte. Ja, Thema Ronda Rousey, wird sie zurückkommen, wie wird sie zurückkommen, sowas werden wir alles auch noch besprechen, aber anfangen wollen wir mit UFC 195, das ist das Event, das jetzt ansteht und gefühlt geht das irgendwie so ein bisschen im Jahreswechsel unter, oder? Ja, das sehe ich auch so. Ich muss aber auch sagen, findest du nicht auch, dass irgendwie die Maincard ganz komisch bestückt ist? Also es sind so viele bekannte Namen dabei und viele davon gehen dann irgendwie in den Prelims unter. Findest du nicht auch? Da gebe ich dir recht. Es sind einige bekannte Namen dabei, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Fight Pass Prelim Main Event nimmt, ja? Dustin Poirier gegen Joseph Duffy. Es ist ja eigentlich ein Kampf, den man auf der Main Card erwarten würde. Da gebe ich dir recht, dann hast du Joe Soto mit dabei. Wir können uns erinnern, vor nicht allzu langer Zeit hat der noch um den Titel gekämpft gegen TJ Dillashaw. Auch nur bei den Fight Pass Prelims dabei. Zu Recht, könnte man vielleicht sogar sagen. Kyle Noak hat unseren Peter Sobota fertig gemacht. Auch er ist nur bei den Prelims dabei. Und die Rückkehr von Michael McDonald wird auch nur bei den Prelims stattfinden. Dafür hat es dann Diego Brandão auf die Main Card geschafft. Aber wir werden darüber gleich noch sprechen. Ich gebe dir recht, irgendwie wirkt das so wie Best of the Rest nach diesem, nach diesem wirklich unfassbaren Wochenende rings um UFC 194. Und ja, irgendwie macht sich bei mir auch nicht so ein richtiger Hype breit, obwohl ich tierisch Bock auf diesen Main Event habe, Robbie Lawler gegen Carlos Condit. Jetzt bin ich ganz ehrlich, fühlt sich's für mich an wie so ein B-Event. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe auch das, also dieser Kampf, der wird, glaube ich, richtig gut. Das sind ja auch beides Kämpfer, die dafür bekannt sind, eigentlich immer eine gute Show abzuliefern. Und der Rest ist so, okay, ja. Auch hier der Co-Main-Event ist ja auch, ja, natürlich ist klar, dass sie der Co-Main-Event sind, aber irgendwie will es da nicht klicken. Kann so und so werden, hat man das Gefühl. Also, ja, also in dem Fall der Arlovski gegen Miocic, ne? Genau, also Andrei Arlovski natürlich mit seinen Kämpfen gegen Brandon Sharp und Frank Mir hat er uns das Fürchten gelehrt, allerdings nicht, weil die so beeindruckend waren, sondern weil man wirklich fast weggepennt ist. Und dann hast du so Kämpfe wie gegen Travis Brown oder gegen Bigfoot Silver, wo du wirklich denkst, ey, der Typ, der wird doch nicht nochmal Champion werden. Also das ist interessant zu beobachten, wie sich die Kämpfe mit Andrei Arlovski immer entwickeln. Ich hoffe natürlich, dass Miocic und er ihren guten Kampf abliefern, aber so tendenziell könnte es halt wirklich so ein 3 Runden sich ziehender Schwergewichtskampf werden und dann eine enge Decision könnte sein. Wir werden gleich, denke ich mal, darauf noch eingehen. Aber es gibt auch ein paar Kämpfer, die man definitiv sich anschauen muss, weil sie für die Zukunft in diesem Sport viel Einfluss haben könnten. Zum Beispiel Albert Tumanov, der interessant ist. Dann natürlich Brian Ortega, auf den ich mich ganz besonders freue. Bei Michael McDonald muss man ja auch sagen, der ist ja noch nicht so alt. Also auch der ist definitiv jemand, der in Zukunft noch auf sich aufmerksam machen könnte. Und für die Lightweight Division ist Dustin Poirier gegen Joe Duffy auch ein richtungsweisender Kampf. Also es ist nicht so, dass die Card nichts hergibt, aber wie gesagt, es fühlt sich natürlich nicht so fett an wie UFC 194 und im Nachhinein natürlich auch nicht so fett wie UFC 193. Und ich denke mal, die UFC weiß das auch, ja, und hofft jetzt hier darauf, dass es so ein Event wird, dass man am Anfang einfach so ein bisschen gedanklich links liegen lässt, aber dann vielleicht mit guten Kämpfen das Jahr adäquat starten kann. Ja. Ich, also, um nochmal auf den Main Event zu kommen, das, dem traue ich ja wirklich zu, auch nochmal ein Highlight am Jahresbeginn quasi direkt zu setzen. Was denkst du, wer hat da die besseren Karten? Ich meine, das ist eine Frage, die man fast nicht stellen kann, weil jeder, der sich so ein bisschen mit MMA und mit der UFC auskennt, weiß, dass es hier echt ganz schwierig ist, einen Kämpfer herauszustellen. Aber was ist so dein Bauchgefühl? Wer wird neuer oder alter Champion im Heavyweight? Also ich irgendwie hoffe ich, dass der Robbie Lawler das mal schafft, dass er es schafft, den Titel vielleicht auch was längerfristig zu halten, dass der vielleicht eine kleine Reihe an Verteidigungen jetzt starten kann. Das hoffe ich schon, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das eine ganz harte Nuss wird. Und man muss ja auch sagen, Robbie Lawler hat ja zuletzt auch richtig harte Kämpfe hinter sich gebracht, ne? Auch wenn er die gewonnen hat, aber alles, was er zuletzt so bestritten hat, das waren immer echt miese Slugfests. Also das ist auch der Punkt, über den ich mir Gedanken mache. Wie oft kannst du dir so auf die Fresse hauen lassen, ohne dann in Anführungsstrichen langfristige Schäden davon zu tragen? Also der Kampf gegen Rory McDonald war extrem hart, da hast du recht. Die beiden Kämpfe gegen Hendricks waren sehr, sehr hart. Auch der gegen Matt Brown, obwohl natürlich Matt Brown da keine Chance hatte. Mhm. Aber auch da ging er über die komplette Distanz. Also ich frag mich halt, wie viel Robbie Lawler noch einstecken kann, bis er dann auch wirklich mal in so einen Chuck Liddell-Mode verfällt. Also, dass wirklich jeder Treffer ihn letzten Endes niederstreckt. Das wird sich vielleicht jetzt gegen Carlos Condit herausstellen, denn ich denke auch, dass Carlos Condit und Robbie Lawler eigentlich der perfekte Kampf sind zum aktuellen Zeitpunkt. Ich weiß, als der Kampf bekannt gegeben wurde, haben viele und auch ich so ein bisschen verwundert geguckt, weil man hat eigentlich damit gerechnet, dass es vielleicht gegen Tyron Woodley geht, vielleicht auch gegen Johnny Hendricks. Und dann auf einmal kommt da Carlos Condit raus. Aber für mich ist das der Kampf, den man jetzt ansetzen muss in der Welterweight Division. Und unter Umständen dann Tyron Woodley, sollte er seinen nächsten Kampf gewinnen, auf Robbie Lawler loslässt. Aber um nochmal so auf den Ausblick zu kommen, ich glaube, dass das Carlos Condit einen ganz kleinen Vorteil hat gegenüber von Robbie Lawler, und das ist vielleicht das Trainingscamp. Die haben einfach gerade einen Lauf bei Jackson Winklejohn, weißt du, also nicht jetzt nur wegen Holly Holm, insgesamt haben die sich jetzt... Also ja, wobei, das, ja? Cowboy Cerrone ist ja auch da in die Ecke, ne? Das ist richtig, ja, da haben sie dann... Das ist richtig, aber der hat natürlich mit Junior Dos Santos, wollte ich schon sagen, mit Rafael Dos Anjos das Problem gehabt, dass er vielleicht den besten Lightweight-Kämpfer der letzten Monate jetzt vor die Fäuste bekommen hat. Auch wenn sich das irgendwie ja fast schon schwierig aussprechen lässt, aber es ist so. Ja. Dos Anjos ist momentan das Nonplusultra in dieser Division. Und wir wissen, dass Cerrone ja so ein Spätzünder ist. Also nicht nur karrieretechnisch, obwohl man da nochmal ein Fragezeichen dahinter machen müsste, sondern in den Kämpfen halt einfach die erste Runde oft verschläft. Und vielleicht sind da zwei Welten aufeinander geprallt, die so aktuell nicht zusammenpassen. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Condit so ein Typ ist, der diese Gameplans, die Jackson Winklejohn, ich sag jetzt bewusst beide Namen, weil ich weiß gar nicht genau, wer da der Chefstratege ist der beiden, aber ich glaube eher Winklejohn ist nee, Jackson, Greg Jackson ist das Brain dahinter. Sowas glaube ich. Glaube schon, dass die sich was Besonderes einfallen lassen werden für Robbie Lawler. Die Frage ist, inwiefern sich Carlos Condit daran hält, ja, also wie lange er das durchziehen wird, weil Robbie Lawler ist halt ein Typ, der geht halt immer auf den Knockout. Also der wird halt immer versuchen, dich in die nächste Dimension zu schlagen. Und es könnte sein, dass wenn du dann vielleicht doch mal so, weißt du, so einen Schlag einstecken musstest, der dich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, dass du dann sagst, nee, jetzt kann ich hier nicht mehr an meinem Gameplan festhalten, jetzt muss ich auf alles setzen, und das könnte dann wiederum Robbie Lawler in die Karten spielen. Ja. Aber es ist schwer, diesen Kampf zu tippen. Man muss bei Condit mit Sicherheit auch noch berücksichtigen, dass er sehr, sehr gute Submissions hat. Er kann auch vom Rücken aus wirklich immer gefährlich agieren und dich in Situationen bringen, die letzten Endes dazu führen, dass du aufgeben musst. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man auf der Rechnung haben muss. Und Robbie Lawler, der hat auch kein schlechtes Ground Game, also gerade sein Ground and Pound lässt sich mit Sicherheit sehen, aber es ist halt ein Striker, der wird versuchen, über die Strikes zu kommen, und wenn Condit das clever anstellt, kann er da mit seinen Kombos und mit seinen Jabs dafür sorgen, dass er im Spiel bleibt, ja, und wenn es dann vielleicht sogar Condit gelingt, mit einem Takedown Lawler, der ja kein schlechter Wrestler ist, zu Boden zu bekommen, dann könnte es vielleicht auch eine Submission geben, aber tendenziell, ich gehe auch davon aus, dass wir hier 3, 4, 5 Runden sehen werden, die übelst auf die Fresse gehen, und ja, wer dann letzten Endes als Sieger vom Platz geht, das wird sich dann herausstellen. Es ist für mich ganz schwierig, da jemanden zu nennen. Wenn mir jemand eine Pistole auf die Brust setzen würde, würde ich Condit sagen. Ich kann mir das aber auch sehr gut vorstellen, was du gerade angedeutet hast, dass wir da tatsächlich kein Finish sehen, sondern dass es da über die komplette Distanz geht. Und dann wird es, glaube ich, wirklich ein Kampf für die Ewigkeit. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Also das wird toll, darauf freue ich mich. Und man muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, die letzte Ausgabe stand ja im Zeichen von Run Fighting. Und an dieser Stelle muss man sagen, dieses Event ist ja für alle Kunden, die von dieser technischen Panne gepeinigt wurden, for free. Also alle, die Run Fighting, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die einen Gutschein hatten, auch dieses Event umsonst gucken können, aber die dafür bezahlt haben, haben zum einen das Geld zurückbekommen und zum anderen bekommen sie UFC 195 for free, und da kann man nun echt nicht meckern. Also schöner Main Event, definitiv, ja, auf den man sich freuen kann. Ich bin auch tatsächlich auf Run Fighting gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall über diesen Kanal antun. Und ich bin auch noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich es mir wirklich auch auf der deutschen Tonspur angucke. Weil irgendwie möchte ich mir das angucken, ob da was passiert, ob die da jetzt schon quasi von vornherein eine Entwicklung zeigen oder oder ob die ob ich es aber beim nächsten Mal direkt wieder dran gebe und das mir auch wieder auf Englisch angucke. Also da muss man noch dazu sagen, ob wir eine Review machen zu dieser ganzen Geschichte, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ihr habt es ja gehört, Peter ist in Erlangen und gibt sich da ordentlich die Kanne, kommt dann wieder nach Hause, um die Koffer erneut zu packen und direkt wegzufliegen. Sprich, es könnte da ein zeitliches Problem geben, wenn es dazu kommt und der Peter sich das auf Deutsch angeguckt hat, dann ist das mal, also definitiv meine erste Frage, wie sich das Ganze auf Deutsch anhört. Ich werde hier keine Risiken eingehen und werde auf Goldberg und Joe Rogan setzen. Gar keine Frage. Kurze andere Frage, die mir da in den Sinn kommt, wenn wir über Kommentatoren reden. Wie hat dir das gefallen, dass Dominic Cruz mit kommentiert hat bei dem UFC on Fox Event zuletzt? Gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses, also wenn die beiden als Duo da agieren, finde ich ja wesentlich angenehmer, als wenn die da zu dritt agieren. Jetzt hat sich da, wenn ich mich da richtig dran erinnere, Mike Goldberg ein bisschen zurückgehalten, als dann der Dominic Cruz übernommen hat. Weil der keine Ahnung hat, muss man dazu sagen. Ja, also gut. Mike Goldberg ist halt letzten Endes so eine Art Marktschreier. Also genau, der erzählt, was er sieht. So. Ja, also das ist halt, ich fand's hervorragend. Ich fand's echt toll. Ich fand auch gut. Ich fand ihn auch sehr gut. Ich mag den eh. Also die Stimme von dem und der ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, intelligent und ja. Das, was er präsentiert, ist immer top. Aber dir sind praktisch drei zu viel, weil, also wär's dir lieber gewesen, Joe Rogan und Dominic Cruz machen das alleine? Ich glaube ja. Ich glaube, dass das zumindest ein Versuch wert gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite hast du dann vielleicht auch einfach zwei Analytiker. Vielleicht driftet das dann auch zu sehr in Fachsimpeln ab, meinst du? Genau. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe mir das auch gedacht, ob das mein erster Gedanke war natürlich auch, hey, ohne den Goldberg wär's die perfekte Combo, sage ich jetzt mal, weil Rogan hat nicht nur das technische Verständnis und kennt sich halt tierisch aus, sondern der kann halt auch reden und kann das unterhaltsam machen. Und Dominic Cruz ist da eigentlich ähnlich. Der ist sehr technisch, der kennt sich natürlich unglaublich gut aus und kann Sachen sehr gut erklären. Das hat man im Main Event vielleicht gar nicht so gut mitbekommen, weil der zu kurz war. Aber wer sich davon überzeugen will, kann sich mal die Prelims angucken. Die Fight Pass Prelims hat er ja auch mitkommentiert. Und das war phänomenal. Also ich fand's wirklich herausragend gut und würde das befürworten, wenn es das häufiger gäbe. Auch gerne ohne Goldberg. Aber da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Zurück zum Kampf. Hast du dich schon festgelegt, Lawler Condit, wer da dein Favorit ist, oder möchtest du dich nicht festnageln lassen? Ja, wenn du Condit sagst, dann sage ich jetzt einfach mal Lawler. Das gibt's ja gar nicht. Also, du bist ganz recht, direkt aufmöglich. Du musst ja immer gegen den Strom schwimmen. Ja. Den Co-Main-Event hast du schon angesprochen, der wahrscheinlich sehr enttäuschte Stipe Miocic, weil er davon ausging, dass er als nächstes einen Titelkampf bekommt, muss, und ich sehe gerade, auf den Platz 2 gerankten Andrei Orlovsky treffen. Mhm. Also das ist ja meine erste Frage an dich. Ist Andrei Orlovsky aus deiner Sicht aktuell der zweitbeste Heavyweight-Kämpfer in der UFC? Ich glaube, von dem, was er an Siegen bisher zuletzt eingefahren hat, kann man das fast sagen. Ne? Also jetzt ist die Art und Weise, wie er die Siege eingefahren hat, ist jetzt vielleicht dann an der Stelle mal zweitrangig zu sehen. Nummer zwei ist. Ich kann dir ja mal kurz sagen, wer sonst noch so zur Debatte steht. Ja. Ken Velasquez ist die Eins, ist klar. Verdum ist der Titelträger. Ja. Und dann kommt Orlovsky und dann Miocic. Wenn du mich fragst, ist eigentlich Miocic vor Orlovsky zu ranken? Ja, stimmt. Der hat ja auch relativ gute Kämpfe zuletzt noch abgeliefert. Nee, der letzte war auch wieder relativ langweilig, aber der vor hatte zumindest mal gezeigt, dass er ein sehr guter Striker ist, ne? Ja, genau. Den JDS-Kampf vor einem Jahr, da kannst du eigentlich auch sagen, dass er den gewonnen hat. Das war so eine ganz knappe Decision. Über 5 Runden, kannst du dich erinnern, gegen Junior dos Santos? Ja, genau. Und ich hatte, und glaube viele hatten Stipe Miocic von, klar, in den Geschichtsbüchern wird das als Niederlage gewertet, ist ja auch eine gewesen, aber man kann schon sagen, dass er da, jetzt sag ich mal, nicht klar unterlegen war oder so. Also ja. Allein aus diesem Grund sehe ich ihn vor Orlovsky. Und die andere Niederlage gegen Stefan Struve vor ein paar Jahren, die kannst du halt auch, das war halt so ein Lucky-Punch-Scheiß, also ja. Das kannst du halt auch knicken. Also von daher ist für mich Miocic ganz, ganz klar die Nummer 2. Und vielleicht sogar, wenn ich jetzt Cain Velasquez letzten Kampf mit einbeziehe, vielleicht sogar die 1B und wenn nicht sogar die 1A. Also, ja. Weißt du, ich sehe halt den letzten Kampf von Velasquez und da sah er halt nicht aus wie der große Schwergewichtsweltmeister. da ist ja für mich immer noch, also ich weiß, dass man das eigentlich nicht als Entschuldigung anführen darf, aber der letzte Kampf war ja einfach da in Mexico City, irgendwo hoch auf dem Berg. Ja. Und ich glaube, dass wenn die, was ja dann irgendwann, ich glaube im Februar stattfinden wird, den Rückkampf Verdum Velasquez haben und das nicht, nee, wo ist das? Weißt du das zufällig? Das ist in Las Vegas. Genau, und ich kann mir da gut vorstellen, dass das dann wieder ganz anders aussieht. Weißt du, wenn der genügend rote Blutkörperchen wieder in sich führt, dass er dann nicht anfängt, da rumzujapsen, sondern dass der Velasquez dann im Verdum ordentlich zeigt, wie man im Oktagon agieren soll. Ich bin gespannt, weil also man darf auch hier nicht vergessen, dass Verdum wirklich qualitativ nochmal einen enormen Sprung nach vorne gemacht hat, gerade was das Striking angeht. Seine Guard ist sowieso schon immer gefürchtet. Jiu-Jitsu braucht man nicht drüber reden. Also genau. Es wird nicht einfach werden für Cain Velasquez, aber dass ja die normale Meereshöhe, sage ich jetzt mal, die wird natürlich ihm zugutekommen, das denke ich schon. Ja. Also ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann hat doch der Verdum eh schon in Höhen trainiert, also der war quasi schon darauf vorbereitet und Velasquez ist irgendwie so 2 Tage vorher da angereist. Velasquez ist ein paar Wochen vorher angereist, ich glaube 2, und Verdum ist schon mehrere Monate im Voraus da gewesen, also zum ersten war er schon sehr lange im Voraus da, als er ursprünglich den Titelkampf gegen Cain Velasquez bestreiten sollte, und dann ist ja Cain Velasquez mit einer Verletzung ausgefallen und Mark Hunt ist eingesprungen, und beim zweiten Trainingscamp ist ja auch wieder, ich glaub, 8 Wochen oder so vorher angereist und hat sich praktisch dann da oben auf dieser Höhe auf den Kampf vorbereitet, was ihm hier definitiv zugute kam, das ist gar keine Frage. Ja. Was wir aber sagen können zum Co-Main-Event, dass der definitiv hier, was heißt definitiv, sehr wahrscheinlich den neuen Herausforderer auf den Schwergewichtstitel hervorbringen wird, wenn es nicht ein absoluter Stinker wird, dieser Kampf. Was denkst du, wer hat da die Nase vorne? Oh, muss ich dazu was sagen? Ja. Also ich würde mal raten, dass Arlovski mit einem Lucky Punch Stipe Miocic trifft. Das ist und das Ding gewinnt. Genau der Punkt, der für mich hier eigentlich den Ausschlag geben könnte, sollte Orlovski gewinnen. Ich glaube nicht, dass Orlovski über 3 Runden Miocic besiegen kann. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, vom Boxen her ist Miocic ein Ticken stärker. Ich glaube sogar auch, dass er im College gewrestelt hat und er da einen Vorteil haben müsste. Mhm. Jetzt aber möchte ich mich nicht drauf festlegen. Ich glaube, der war ein College-Wrestler. Auf jeden Fall hat er sehr erfolgreich Baseball gespielt. Das könnte auch noch einen ausschlaggebenden Grund hier geben, dass er vielleicht da mal richtig durchzimmern kann gegen Orlovski. Darf er mit Baseballschläger ins Oktagon? Das wäre natürlich auch mal was. Mit Baseballschlägern, ja. Und dann gegen einen so einen Fox-Roboter kämpfen. Wäre auch nicht gut, wär auch nicht schlecht. Aber ich glaube wirklich, dass Orlovski hier, wenn er gewinnt, via Knockout gewinnt. Also über die Distanz sehe ich Miocic vorne. Jetzt müssen wir mal auf seinen Rekord hier kurz gucken. Wie viele Knockouts hat denn der eigentlich schon gelandet, der gute Stipe Miocic? Gut, das gegen Mark Hunt, das war ja eigentlich kein richtiger Knockout, sondern mehr so ein Todprügeln auf lange Sicht. Dann gegen Fabio Maldonado, das kannst du auch nicht ernst nehmen, der ja jetzt entlassen wurde. Ja. Gegen Del Rosario hat er via Knockout gewonnen und gegen De Vries hat er auch via Knockout gewonnen. Ja, also er ist nicht der, auch wenn er ein paar Knockouts auf seinem Konto hat, aber er ist jetzt nicht derjenige, der die ganz großen ausknockt. Gegen Gonzaga eine Decision gewonnen, gegen Roy Nelson, gut, den kannst du auch schwer ausknocken, aber auch nur eine Decision gewonnen. Gegen Mark Hunt hat sich auch lange hingezogen. Dos Santos hat er nicht ausgenockt. Also ich könnte mir vorstellen, dass Miocic das Ding über die Zeit gewinnt, und sollte es vorzeitig beendet werden, würde ich Orlovski einen kleinen Vorteil geben. So richtig freue ich mich auch gar nicht auf den Kampf, und das liegt halt daran, dass der letzte Orlovski-Kampf gegen Frank Mir so scheiße war, und auch der Kampf von Miocic gegen Hunt, den fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ja. Also wenn der Main Event richtig Dynamit verspricht, ist das bei denen eher so, ja. Ist halt ein Schwergewichtskampf. Und das ist genau dann, das ja, nochmal der Bonus, den dieser Co-Main-Event aus meiner Sicht genießt, dass man weiß, es kann halt mit einem Schlag vorbei sein. Ja, genau. Lawrence Larkin gegen Albert Tumanov. Auf den Kampf freue ich mich dann schon mehr, weil Lawrence Larkin natürlich nach seinem Gewichtsklassenwechsel wirklich für Furore gesorgt hat, John Howard einfach mal so ausnockt und Santiago Ponzinibbio ausnockt und jetzt auf Albert Tumanov trifft, der uns natürlich auch bekannt ist, lieber Peter. Und zwar aus seinem letzten Kampf, als er Alan Juban besiegt hat, der ja auch ein großer, ja, so ein Prospect, würde man auf Englisch sagen, also ein aussichtsreiches Talent ist, Alan Juban, und den hat er halt einfach mal so weggebombt. Ja. Davor Nico Musoke besiegt, auch der ist uns bekannt und kein schlechter, Matt Ryer besiegt. Ich glaube, dass dieser Albert Tumonov 2016, 2017 für Schlagzeilen sorgen könnte. Also, das ist ein Kampf, der ein Stück weit richtungsweisend ist für mich. Sehr schön, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe die beiden hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, jetzt wo du es gesagt hast. Ja, genau, mir fällt wieder ein, dass sie beide sehr, sehr schöne Kämpfe abgeliefert haben. Aber jetzt hast du mich ganz schön heiß gemacht. Also, das ist wirklich ein wichtiger Kampf, glaube ich, für die Welterweight Division, die ja im ersten, also wenn du so kurz mal draufklickst, so, dann denkst du so, ja, klar, ist eigentlich alles klar, da ist der McDonald, da ist der Lawler, Woodley, Hendricks, Condit, und dann hast du halt so Typen wie Damien Maya, sind wir mal ehrlich, wir haben nichts gegen Jiu-Jitsu, aber das langweiligste Jiu-Jitsu, und es ist mir egal, was die ganzen Analytiker sagen, wie geil das angeblich ist, was der Maya da macht. Ich penne da jedes Mal weg, das ist wirklich so langweilig. Also es gibt im letzten Kampf gab es eine spannende Runde zu gucken, ne? Ja, und zwar danach war ja. Ja. Okay. Und dann hast du noch so Leute in dieser Division wie sag ich mal, Calvin Gastelum, der aber auch nicht so richtig Konstanz verspricht zuletzt. Und ich glaube, dass der Tumonov definitiv in die Top 10 hüpfen könnte. Anfang 2016, das erste Halbjahr, und dann gegen Ende 2016 dann wirklich gegen die ganz Großen kämpfen könnte. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass er Lawrence Larkin besiegt. Also nichts gegen Lawrence Larkin, aber das ist für mich schon so ein Steigbügel, um ganz oben dann mal mitmischen zu können. Aber ja, man muss einfach respektieren, dass er zuletzt gute Kämpfe gezeigt hat. Aber ja, also ein Kampf, den man sich auf jeden Fall angucken muss. Also anders kann ich es nicht sagen. Also darauf freue ich mich sehr. Mit Sicherheit jetzt kein typischer Pay-Per-View-Main-Card-Kampf. Aber ja, hab Bock drauf. Ja. Sehr cool. Diego Brandão gegen Brian Ortega. Und da schnallt sich auch mit der Zunge. Und das liegt nicht an Diego Brandão, sondern an Brian Ortega. Der hat mich wirklich überzeugt in seinem letzten Kampf. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, an seinen letzten Kampf. Nee, müsste ich auch nachgucken. Das war gegen Thiago Tavares. Es ging nicht über die volle Distanz, sondern irgendwann ist es dann Brian Ortega gelungen, Tavares auszunocken. Und das war ein unfassbares Slugfest. Also Wahnsinn, wirklich. Also das musst du dir nochmal angucken auf dem Fight Pass, okay, wenn du die Möglichkeit hast. Und danach bist du auch ein Fan von Brian Ortega, der gar nicht so der Striker ist eigentlich, sondern eher mit slicken Submissions auf sich aufmerksam macht und ein gutes Ground Game hat, aber sich unfassbar verbessert hat, was Striking angeht. Der hat zuerst auf sich aufmerksam gemacht im Sommer 2014, hat da Mike De La Torre oder sowas besiegt, und hat einen guten Kampf gezeigt, hat da aber dann das Problem gehabt, dass er gedopt war, muss man sagen. Mal eine Zeit lang so, dass du jeden Kampfausgang erstmal mit Vorsicht genießen musstest. Ja. Wurde dann für ein Jahr gesperrt oder für 9 Monate, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wurde er dann gesperrt und hat dann diesen brachialen Kampf gegen Thiago Tavares abgeliefert. Und ich hoffe jetzt, dass er Diego Brandão besiegt. Brandão, ja, er hat zuletzt 2 Kämpfe gewonnen, das muss man zugute halten. Nach dem Conor McGregor-Kampf, da sah er ja überhaupt nicht gut aus. Nein. Hat er 2, ich würde mal sagen, Aufbaugegner bekommen. Der Typ hier, dieser Kukuno, der ist für mich nicht ernst zu nehmen. Und Jimmy Hattis, ja, hätte es auch besser machen können. Schön, wa? Aber prinzipiell ist Diego Brandão auch so ein bisschen im Aufwind, ja. Aber ich freue mich auf diesen Kampf und es liegt halt an Brian Ortega. Auch hier für die Featherweight Division ein wichtiger Kampf aus meiner Sicht. Jedenfalls, wenn Brian Ortega das Ding gewinnt. Wenn Brandão den Kampf gewinnt, glaube ich nicht, dass wir Brandão nochmal als Contender sehen. Aber er würde halt mit Brian Ortega einen guten Kämpfer erstmal wieder aus dem Rennen nehmen. Ja. Ja, aber das wäre eher verwunderlich, wenn der Brandão das Ding gewinnen sollte, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Nach dem, was der Ortega da dann gezeigt hat. Absolut richtig. Wenn ich das mit einbeziehe, was Ortega in den letzten beiden Kämpfen gezeigt hat, das sind die, die ich gesehen habe, dann würde es mich auch wundern, aber du weißt ja, wie es ist. Ja, halt genau. Passieren kann immer alles. So sieht's aus. Dann Abel Trujillo gegen Tony Sims. Auch da steht, glaube ich, passieren kann immer alles im Vordergrund. Man weiß, dass Abel Trujillo genau für 70 Sekunden der beste Kämpfer der Welt ist und danach nimmt's dann mit jeder Sekunde ab. Und das könnte halt wirklich wieder so ein Ding werden, wo es ohne Ende am Anfang zur Sache geht und dann Tony Sims schnell den Kürzeren ziehen könnte. Es könnte aber auch sein, dass Tony Sims einfach versucht, die erste Runde zu überstehen und dann die Decision irgendwie sich ergrindet. Also ich denke mal, das ist jetzt ein Kampf, da sollte man sich vor allem die erste Runde angucken und danach könnte es sehr, sehr öde werden. Also ich kann hier nichts tippen, weil Trujillo ist halt echt so eine Pfeife, die wirklich nur eine relativ überschaubare Länge einen sehr aggressiven Stil halten kann und dann immer wieder ein konditionelles Problem bekommt. Ja, sehr gut. Du hast nicht so viel aber zu sagen zu denen. Nee, das ist, um ehrlich zu sein, klar sagen die mir was, aber das ist direkt so dieser Punkt, was ich ganz zu Anfang meinte. Da frage ich mich, okay, warum darf Diego Brandão auf der Maincard stehen? Warum darf Tony Sims auf der Maincard stehen? Und auch der nächste Kampf, über den wir vielleicht dann sprechen, ist auch direkt so, boah, okay. Ja, wobei man aber, ja wirklich sich fragt, warum da nicht Poirier und Duffy stehen. Also genau, ja, zum Beispiel. Was ich mich gerade frage, ich bin auf UFC.com. Und sehe, dass bei Country, bei Abel Trujillo, USA steht und jetzt kommt bei Tony Sims United States. Ist das ein Zeichen? Hat das was mit der Rasse zu tun? Ist das hier Rassismus seitens der UFC? Also, ja, möchtest du die Keule direkt schwingen? Nee, ich lasse es und komme zum Fox Sports One Prelim Main Event. Michael McDonald feiert nach langer, langer Verletzungspause seine Rückkehr gegen Masanori Kanahara. Ich kann schon mal sagen, dass ich von Kanahara keine Ahnung habe. also da kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber Michael McDonald ist uns natürlich geläufig, hat zuletzt gegen Raya Faber verloren, davor eigentlich für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt und auch natürlich diesen Titelkampf gegen Brandão gehabt. Brad Pickett beachtlich besiegt und nach dem Faber-Kampf musste er sich erstmal so ein bisschen zurücknehmen. Ich guck mal gerade, was der gute Masanori Kanahara so vorzuweisen hat, damit ich da auch noch was erzählen kann. Der hat zuletzt gegen Hani Yaya verloren. Und das sagt eigentlich schon alles aus meiner Sicht. Alex, ja, ich finde auch, der Record, den ich hier so sehe, ist auch nicht überragend. Sein beeindruckendster Sieg ist mit Sicherheit der gegen Alex Caceres. Wobei man bei Alex Caceres auch immer nicht so richtig weiß, aber halt irgendwie zu war ohne Ende und deswegen die mitgemacht hat. Also das muss man da auch immer wieder in Frage stellen. Aber ich freue mich auf Michael McDonald, weil das ist jemand für die Bantamweight Division, der mit seinen 24 Jahren definitiv noch für Aufsehen sorgen könnte. Also dieser Kampf gegen Brandão damals, den würde ich jetzt nicht als Gradmesser heranziehen. Der Typ wird mit Sicherheit sich noch weiterentwickelt haben und sich noch weiterentwickeln. Und das könnte jemand sein, den wir in den nächsten 1-2 Jahren wieder um den Titel mitkämpfen sehen. Ist nur noch auf 8 gerankt. Ist natürlich runtergefallen. Wie lange ist denn der Kampf eigentlich her gegen Faber? Ja, 2 Jahre. Aber dazu möchte ich ja direkt sagen, ich finde das ja sehr cool, dass der Faber all diesen jungen Talenten die Chance gibt, ne? Aber irgendwie ist das auch schade, wenn der, solange der noch so gut ist und die halt alle wegfischt, ist das halt immer ärgerlich, dass der dann einen Knick in die Laufbahn von diesen Jungs packt, ne? Das ist richtig. Andererseits können, also du weißt es ja auch, in der UFC oder im MMA-Sport ist der Rekord nicht ganz so wichtig. Ich sage ja nur markant, ja? Also es ist eigentlich wichtiger, wie deine letzten Kämpfe liefen. Und ich glaube, dass so ein Kampf, also für so einen Michael McDonald gegen Uriah Faber, zwar eine Niederlage, klar, ist scheiße, aber insgesamt dann schon ein Kampf ist, der ihn weiterbringt. Und ich würde mich freuen, wenn Michael McDonald diesen Kampf gewinnt und wir dann den Kampf McDonald gegen Aljamain Sterling sehen. Leider Gottes ist Aljamain Sterlings letzte Performance, so wie alle Performances von ihm, auch untergegangen. Aber das wäre so ein Kampf, auf den würde ich mich freuen. Dazu muss natürlich Aljamain Sterling erstmal wieder einen neuen Vertrag bei der UFC abschließen. Das ist ja auch noch so ein bisschen, steht noch so in den Sternen, ob Sterling darauf Bock hat oder ob er sagt, ich gehe zu Bellator, weil da kriege ich mehr Kohle und mir wird auch die Aufmerksamkeit geschenkt, die mir eigentlich zustehen würde. Aber prinzipiell ist das ein Kampf, der für die Bantamweight Division bezüglich Michael McDonald interessant sein könnte, ja. Sehr cool, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen dem Michael McDonald. Absolut, Kyle Noh gegen Alex Morono, interessiert mich ein Scheiß. Justin Kirsch gegen, wenn du da was sagen willst, sag's einfach, aber nein. Justin Kirsch kenne ich halt noch von Ultimate Fighter, trifft auf Nina Ansarov. Ja, schön. Scott Holtzman trifft auf Drew Dober. Drew Dober ist natürlich aus deutscher Sicht interessant, weil er ja mit Nick Hines Schwester verheiratet ist. Genau. Und Scott Holtzman. Mein Kumpel Drew, ne? Ja, genau. Du hast ja mit dem eine flotte Nacht verlebt, möchte man fast schon sagen. In Berlin damals. Ja, absolut. Dich wird es mit Sicherheit allerdings gar nicht so sehr erfreuen, dass Scott Holtzman dann gleich mal so ein Prospect ist, der es aber richtig in sich hat. Also diese Drew Dober sieht am besten aus, wenn er verprügelt worden ist. Von daher alles gut. Ich glaube, das kann ja gut der Fall sein. Also Holtzman ist jemand, der interessant sein könnte. Ja, müssen wir mal abwarten, wie er sich jetzt gegen so einen toughen Kämpfer wie Drew Dober schlägt. Für Drew Dober ist es fast schon so ein nicht Loser Leaves Town, sondern Win or Go Home oder so, könnte man es vielleicht sagen. Kampf, denn ich denke mal, noch eine Niederlage kann er sich nicht leisten. Sollte diesen Kampf gewinnen. Aber Scott Holtzman ist für mich hier der Favorit, nach dem, was ich gehört habe. Ich kann ja nur von Hörensagen reden. Aber das muss jemand sein, der definitiv ja für die Zukunft ein interessanter Kämpfer sein könnte. Ja. Wäre auf jeden Fall schade, wenn er die UFC verlassen müsste, der Drew Dober. Ich finde den ja immer sehr sympathisch. Ich meine, das hat natürlich damit zu tun, dass wir den da in Berlin gesehen haben. Aber auch so, ich fand die, also für mich wirkte der immer sehr, sehr amüsant, wie gesagt, sehr sympathisch. Absolut. Der hat sich ja auch mal verpflichtet, für MMA Radio ein Interview zu geben. Das kam dann leider nicht zustande, aber ich habe den auch in Berlin kurz kennenlernen dürfen. Sehr, sehr sympathischer Mann. Absolut, ja. Also wäre schade, wenn er die UFC verlassen müsste, weil er da das Gesicht eingedellt bekommt. Dann kommt für mich der Co-Main-Event, der eigentliche. Dustin Poirier gegen Joe Duffy ist für mich eigentlich der Co-Main-Event dieser Card. Also ich kann nicht verstehen, was der da unten macht. Wahrscheinlich soll der die Fight Pass-Geschichte ein bisschen ankurbeln. Ich habe ja in meinen News vor etlichen Wochen mal erzählt, dass sie da auf Fight Pass wieder verstärkt achten wollen, dass dieser Fight Pass an Qualität gewinnt. Dafür spricht dann vielleicht so ein Prelim-Main-Event und dafür spricht natürlich auch Anderson Silva gegen Michael Bisping in London. Das wird nicht ganz ohne Zufall stattfinden, dieser Kampf auf dem Fight Pass exklusiv. Poirier gegen Joe Duffy, über diesen Kampf habe ich damals auch schon, glaube ich, geredet und war mir nicht so richtig sicher, was jetzt hier Phase ist. Also, ich meine, Joe Duffy hat natürlich diesen wahnsinnigen Vorteil, oder ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber auf jeden Fall hat er das Glück, bei TriStar zu trainieren und da mit dem besten Trainer der Welt aus meiner Sicht zusammenzuarbeiten. Farah Sahabi ist für mich wirklich das Nonplusultra in Sachen MMA-Coaching. Und natürlich ist das Gym auch bestückt mit, und da hole ich den Joe Rogan kurz mal raus, Motherfuckern und Bad Motherfuckern sogar. Dustin Poirier wiederum hat halt echt nach seinem Conor McGregor-Kampf sich wieder zusammengerissen, hat die Gewichtsklasse gewechselt und hat uns, und das sage ich jetzt einfach mal so, Peter, beeindruckt mit Kämpfen gegen Yancy Medeiros, mit dem Sieg gegen Thiago Ferreira. Das waren großartige Kämpfe. Jetzt frage ich dich mal, du hast ja beide schon mal gesehen, was du glaubst, wer hier sich durchsetzen wird. Das ist auch wieder so ein Punkt, ich glaube, da kannst du auch fast eine Münze werfen. Ja. Ich glaube, und jetzt hole ich mal etwas nicht MMA-Technisches hervor. Ich glaube, dass die Iren gerade einen Lauf haben. Und ich traue es dem Joe Duffy tatsächlich zu, Dustin Poirier hier zu besiegen. Ich würde auch sagen, dass Duffy einfach so vom Gefühl her der Favorit ist. Ich habe jetzt gar keine Wettquoten hier irgendwie mir rausgesucht. Würde mich mal interessieren, ob das sich da auch niederschlägt und widerspiegelt. Aber ja, ich würde auch sagen, dass Duffy so ein bisschen der Favorit ist in diesem Kampf. Und dazu führt natürlich, sagen wir mal so, ausschlaggebend, für mich waren die letzten beiden Kämpfe oder die ersten beiden in der UFC, seine letzten beiden Kämpfe. Die hat er in der ersten Runde beendet. Einmal mit einem K.O., einmal mit einer Submission. Das war schon sehr beeindruckend. Und er ist halt auch wirklich derjenige, der zuletzt Conor McGregor besiegt hat. Und da kann jeder sagen, was er will, wie lange das her ist. Eine gewisse Qualität hat ein Conor McGregor da auch schon gehabt. Also aus diesem Grund kann es nicht sein, dass Joe Duffy jetzt irgend so eine Vollpfeife ist, die gegen Poirier keine Sonne sieht. Man muss halt abwarten, du weißt ja mit Sicherheit noch, dass damals der Main Event ausgefallen ist. Also Poirier gegen Duffy war ja eigentlich der Dublin Main Event. Ja, genau. Und der fiel ja aus, weil Joe Duffy sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. So, und da frage ich mich dann natürlich, ähnlich wie zum Beispiel bei Robbie Lawler, kann das sein, dass da mehr zurückbleibt, als man das zunächst annimmt? Es ist halt immer so, weißt du, beim gebrochenen Bein, das ist irgendwann verheilt. So. Und dann weiß man, jetzt ist es wieder heile und jetzt kann ich wieder damit kicken. So. Aber bei sowas wie einer Gehirnerschütterung, da weiß man nie so richtig, was da noch zurückbleibt. Also es könnte vielleicht sein, dass er bei Dustin Poirier dann an denjenigen gerät, der mit harten Schlägen dafür sorgt, dass das Duffy vielleicht wieder zurück ins Gehirnerschütterungsland geschlagen wird. Ja. Da bin ich halt mal gespannt. Also das ist noch das Fragezeichen. Und Poirier ist ein Knockout-Puncher. Also der kann dich halt jederzeit ausknocken. Also es ist ein hochinteressanter Kampf. Ich glaube, Dustin Poirier hat auch nach dem Conor McGregor-Kampf, genau, dann, also der war, ich weiß nicht, da war der auch beeindruckt von der Aura und danach hat er auch wieder nur gute Kämpfe gezeigt, kann das sein? Absolut, ja. Er hat auch gesagt, er hat sich davon beeindrucken lassen, von diesem ganzen Trash-Talk und dieser ganzen Atmosphäre und ja gut, das kannst du im Nachhinein natürlich sagen, wir können es ihm jetzt aber vielleicht fast schon glauben, weil er halt danach ganz andere Leistungen gezeigt hat, gar keine Frage. Und es ist auch die richtige Division für ihn, 155 Pfund. Die Lightweight Division ist, glaube ich, für Poirier wirklich die bessere Division. Der Weight Cut war zu heftig runter ins Featherweight. Und das wiederum könnte dann auch ihm wieder in die Karten spielen und einfach nochmal Möglichkeiten freisetzen, die wir so gar nicht auf der Rechnung haben. Also ja, hochinteressanter Kampf. Für mich, wie gesagt, eigentlich der Co-Main Event dieser Card. Das sehe ich auch so. Joe Soto gegen Michinori Tanaka. Ja, so. Joe Soto, ich habe es vorhin schon gesagt, den kennen wir natürlich noch, weil er damals für Diego Brandão ganz kurzfristig einspringen musste und gegen TJ Dillashaw gekämpft hat um den Titel damals. Muss man dazu sagen, er hat sich da wacker geschlagen. Ja, war kein schlechter Kampf. Ein schlechter Kampf war allerdings dann der gegen Anthony Berchek. Da sah er überhaupt nicht gut aus und wurde in der ersten Runde relativ schnell ausgenockt. Deswegen kann ich jetzt Joe Soto überhaupt nicht richtig einkategorisieren. Ich weiß, dass er bei Bellator für Aufsehen gesorgt hat, da auch einen Titel getragen hat. Aber was heißt das schon bei Bellator? Aber seine Qualitäten kann ich nicht so richtig einschätzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähnlich sieht's bei Tanaka aus, der zuletzt verloren hat gegen irgendeinen Kämpfer, den ich auch nicht kenne. Und davor gegen Roland Delorme oder sowas. Hat er einen Kampf gewonnen, via Decision. Also zwei Kämpfer, die ich würde jetzt sagen Joe Soto, ja, weil er halt den Titel hatte bei Bellator und gegen TJ Dillashaw nicht so schlecht aussah. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich beide Kämpfer zu wenig einschätzen, um mir irgendeine Prognose abzugeben. Ja, ich, also die sagen mir, klar habe ich Joe Soto gesehen und der Rest ist so, ja, keine Ahnung, weiß ich nichts, kann ich nichts zu sagen. Sheldon Westcott, auch den, wo habe ich den denn mal gesehen? Ach, der hat hier, guck mal, gegen Pavel Pavlak verloren, da weißt du auch schon Bescheid. Und da erkenne ich den, der hat das Ultimate Fighter Nations Finale gegen Elias Teodoru verloren. Daher kenne ich den. Da hat er so ein extremes konditionelles Problem gehabt, das weiß ich noch. Und Edgar Garcia ist von irgendwie Ultimate Fighter, nee, der hat die letzten drei Kämpfe, das ist ein Kampf, also der könnte aber auch auf einer Bellator-Card stehen. Ja. Also der interessiert mich ja wirklich überhaupt nicht. Genau. Und damit sind wir eigentlich hier schon durch, kann man fast sagen. Also halt nur fest, wirklich gucken muss man sowohl von den Prelims als auch von der Maincard den jeweiligen Main Event. Ja. Und danach kann man sich von der Maincard noch so zwei, drei Kämpfe raussuchen, oder? Ja, also damit ihr es mal zeitlich euch irgendwie so irgendwie vors geistige Auge vorrufen könnt, 0.30 Uhr geht's los am Sonntagmorgen und ja, den ersten Kampf könnt ihr vielleicht noch auslassen, schaltet ab 1 Uhr ein, wenn dann Soto gegen Tanaka kämpft und die Maincard beginnt wie immer um 4 Uhr und wir sind gespannt, wie die Kämpfe letzten Endes dann ausgehen. Oder Peter? Absolut, ja. So. Ja, ich hoffe ja auch, dass auch von denen, die wir jetzt hier vielleicht so ein bisschen unter Tisch fallen lassen haben, von den Kämpfen, das kann ja immer passieren, dass es trotzdem ein geiler Kampf ist. Das ist ja meistens so, darauf spekulieren wir immer und oft haben wir dann auch das Glück, dass es so kommt letzten Endes. Genau. Ja. Jetzt wagen wir noch einen kleinen Ausblick auf 2016. Was macht uns da richtig an? was glauben wir, was wird passieren, was sind so die großen Highlights des Jahres, die ja definitiv anstehen. Und Peter, ich fange natürlich gleich mit dem Event an, das uns dann, wann ist denn das eigentlich, am 17. Januar ins Haus steht. TJ Dillashaw gegen Dominic Cruz. Also das ist ein Kampf, auf den freut sich die komplette MMA-Welt. Ich natürlich auch. Pettis gegen Eddie Alvarez ist auch noch mit auf der Card. Travis Brown, Matt Mitrione. Also ich möchte jetzt hier nicht die Card previewen, sondern ich möchte mir ganz gezielt den Main Event raussuchen und möchte das in folgende Frage verpacken. Was glaubst du, wer gewinnt diesen Kampf? Und was glaubst du, auf wen trifft Uriah Faber als nächstes? Uriah Faber weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, es ist ja der, so, um das jetzt noch kurz dir ja. kurz nochmal in die Parade zu fahren, man kann ja wohl davon ausgehen, dass Uriah Faber auf den Sieger dieses Kampfes trifft. Ja. Ach so. Naja, er hat also dass dieser Kampf, also klar, von der Geschichte her, dass gerade der TJ Dillashaw-Kampf absolut Sinn macht, ja, und ich glaube auch, auch Dominic Cruz und Uriah Faber haben eine Geschichte, dass man das auch relativ gut promoten kann, aber glaubst du wirklich, dass sie den Uriah Faber als nächstes um den Titel kämpfen lassen? Wen sonst, frage ich mich. Ja, da hast du auch recht. Es ist das Ding halt, du hast Barao, aber der, erstens mal ist da die Frage, oder soweit ich das weiß, wird er ja in die Featherweight Division hochgehen, so wie ich das mitbekommen habe. Wenn nicht, dann ist die Frage, also Barao hat es mit Sicherheit nicht verdient, als nächstes um den Titel zu kämpfen. So. Nee. Dann hast du Rafael Sanzau, der seit Jahren gefühlt verletzt ist. Aljamain Sterling hat keinen Vertrag. Für Thomas Almeida kommt mir das ein bisschen zu früh. Der hat zwar gute Kämpfe gezeigt, das unbesiegt Pipapo kommt zu früh. Und dann bist du bei so einem Typen wie Brian Caraway. Dann sage ich mir halt, also okay, also wenn Brian Caraway hier den Vorzug vor Uriah Faber erhält, ist lächerlich. Ist einfach lächerlich. Ja. Deswegen. Aber weißt du, was ich schade finden würde, wenn Uriah Faber am Schluss in die Geschichte eingeht als der Mensch, der die meisten Titelkämpfe verloren hat? Ja, aber ist er wahrscheinlich eh schon, aber. Ja, guck mal, Peter, da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, denn ich denke mal, wenn einer davon gut leben kann, dass er Titelkämpfe verliert, dann ist es Uriah Faber. Also er ist mit Sicherheit der Kämpfer, der noch nie einen UFC-Titel halten konnte. Der den vom Bekanntheitsgrad am wirklich bekanntesten ist. Und ich denke, er kann damit gut leben. Zurück nochmal zu dem Dillashaw-Cruz-Kampf. Das ist ja so diese Frage, wer dieses Footwork am besten zeigen kann. Und das ist ja mehr oder weniger so der Vater des Footworks, ja, Dominic Cruz. Also er hat natürlich nicht dieses berühmte Footwork erfunden, aber ich denke, dass sich TJ Dillashaw schon viel von Dominic Cruz abgeguckt hat und jetzt treffen die beiden aufeinander, sind sich auch nicht ganz grün. Um es kurz zu machen, was glaubst du, wer gewinnt den Kampf und glaubst du, dass, um da jetzt gleich nochmal drauf einzugehen, dass Uriah Faber, egal gegen wen, eine Chance hat? Also ich hoffe, dass Dillashaw gewinnt, dann wäre das vielleicht auch der Grund, um Dominic Cruz dann wirklich ans Kommentatorenpult zu holen. Und ich glaube, dass Uriah Faber nur gegen angeschlagene Leute, also wenn einer von den beiden angeschlagen in den nächsten Kampf gehen sollte, das kann ich mir noch vorstellen. Aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass, also Dillashaw traue ich nicht zu verlieren gegen Uriah Faber. Und Dominic Cruz, dem traue ich eher zu, dass er sich nochmal irgendwas wegreißt. Oder immer mit berücksichtigen, ja. Na, ne, also leider. Bei Dillashaw, das ist ein Punkt, den ich interessant finde. Ich könnte mir vorstellen, dass Dillashaw mit so einem, dem will ich es jetzt zeigen. Also weißt du, ich beweise jetzt hier mal, dass Faber ein Scheiß ist. Ich bin der eigentlich gute Kämpfer, der zu Recht das Team verlassen hat, weil ich hier nicht mehr weiterkomme. Und dass diese Wut und dieses, ich möchte es beweisen, dann dazu führen könnte, dass Uriah Faber mit mehr Erfahrung diesen Kampf dann vielleicht ein klein wenig entspannter angeht und darüber dann kommen kann. Ja. Also ich könnte es mir tatsächlich genau andersrum gut vorstellen, dass der Dillashaw eher abgeklärt und cool ist und weiß, dass er besser, stärker, schneller ist. Ja. Und dass Uriah Faber dann in dem Fall eher so aus der Schiene kommt, ich bin dein Vater, ne? Und dann versucht, ihm da eine Lektion zu erteilen. Aber wie gesagt, also ich könnte mir eher sogar noch vorstellen. Du alte Sau. Ist das so? Hast du hier einfach Star Wars gespoilert? Das gibt's ja gar nicht. Spoiler-Alarm! Kannst du das noch reinschneiden von vor 30 Sekunden? Aber das war, warte, das war aber gespoilert Episode 4 und dann ist das über 30 Jahre her oder so, ne? Dann ist das nicht mehr so dramatisch. Ach so, meinst du, da hast du dann... Nee, Episode 5, mein Fehler. Fahrt. Ja, ich bin ja kein Star Wars-Fanatiker, ja. Du kannst mir alles erzählen. Okay, aber es ist, glaube ich, nicht mehr so dramatisch. Weil deine... ja? Aber ich glaube, dass... also vom Gefühl her gewinnt Dillashaw die nächsten beiden Kämpfe. So. Ja, siehste. Weil deine Internetleitung schon wieder ein bisschen rumpelig wird, merke ich. Dann müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Also Leute, es könnte sein, dass Peter da in Erlangen dann dem WLAN-Tod erliegt. Seid nicht traurig. Ja. Wir haben ja jetzt wenigstens schon mal die UFC 195-Card gebreviewt. Dennoch, es ist natürlich noch ein weiteres Thema für 2016 hochinteressant. Das ist die Light Heavyweight Division. Und die große Frage, wann kommt es denn endlich zum Kampf DC gegen John Jones? Und ich traue mich fast nicht zu fragen, ob du davon ausgehst, dass John Jones 2016 wieder neuer Light Heavyweight Champion wird, weil es ist ja eigentlich zu befürchten oder zu erhoffen, wie auch immer man das sieht. Was denkst du? Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass wir diesen Kampf relativ zügig vorgesetzt bekommen. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie März, April oder so etwas, dass dann schon dieser Kampf angesetzt wird. Kann ich mir echt gut vorstellen. Was ich ein bisschen schade finden würde, weil ich glaube, das wäre auch ein richtig geiler Kampf für UFC 200, aber ich glaube, so lange wollen sie nicht warten. Vielleicht, habe ich mir überlegt, machen sie es auch so, es würde wenig Sinn machen. Ja, also John Jones muss eigentlich, wenn er zurückkommt, direkt den Titelkampf bekommen. Aber eben, weil es ist ein hervorragender Kampf für UFC 200, weil es so ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, John Jones bekommt das Event in New York, ja, und darf da gegen einen Light Heavyweight Contender seiner Wahl kämpfen, sage ich jetzt mal, dass man dann halt wenigstens für New York John Jones hat, könnte ich mir so vorstellen, sollte es überhaupt dazu kommen, das ist ja auch noch nicht hundertprozentig sicher, dass wir in New York endlich das Event erleben, das sich die UFC schon so lange wünscht und ich aus meiner Sicht überhaupt nicht brauche, weil der Octagon steht halt in der Halle. Es ist mir eigentlich scheißegal, wo das ist. Aber so John Jones gegen Gustafsson in New York? Hey, mal ganz ehrlich jetzt. Ich bin jetzt einfach nur drauf gekommen, weil ich hier gerade auf den Rankings bin. Und das fiel mir jetzt sofort ein. John Jones gegen Alexander Gustafsson in New York. Das ist der Kampf, den wir immer sehen wollten. John Jones, Gustafsson 2. Das würde ich geil finden, ganz ehrlich. Ja, also ich würde das auch geil finden, wobei auch Gustafsson jetzt leider schon ein bisschen abgekühlt ist. Ja. Aber ja, fände ich auch super. Aber dann denke ich mir wieder, okay, der Event in New York ist, ich glaube, Ende April und UFC 200 ist Anfang Juli. Dann, also John Jones ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er innerhalb von ja, weniger als 3 Monaten die Kämpfe bestreite. Ne? Ja, der ist eher so der Typ für... Ja. Er ist auch eher so der Typ, der eher 2 Kämpfe im Jahr, eher weniger noch, ne, irgendwie so 1, und Kämpfe. Das ist ja immer das Ding bei den Champions, dass die dann, nachdem sie relativ viel gekämpft haben, wenn sie dann den Titel erkämpft, endlich haben, dass sie dann einfach zurückfahren erstmal, ja, das ist schon richtig. Okay, ja, das wäre jetzt, ich weiß nicht, wie das vorher war. Ja, da hat er sehr viel gekämpft, also er hat aber auch mal so eine Phase, wo er innerhalb von wenigen Monaten 4, 5 Kämpfe bestritten hat, also gerade als er noch nicht in der UFC war. Dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber irgendwie war doch da was, dass der, war das dann als Amateur oder so? Also ich müsste jetzt bei Sherdog raussuchen, wie das genau war. Also ich könnte mir vorstellen, dann könnte ich es mir sogar sehr gut vorstellen, wenn John Jones sagt, ja, ich mache das, ich nehme das an. Auf der anderen Seite steht zu befürchten, dass dieser Kampf auch, also John Jones gegen Gustafsson, dass es auch ein eher härterer Kampf wird und dann kriegt er vielleicht auch irgendwie 3 Monate Sperre aufgebrummt oder so etwas. Kann ich mir auch vorstellen, ne? Ich weiß nicht, ob die... 3 Monate Sperre wegen einer Verletzung, jetzt verstehe ich. Ja, genau. Also ich kann dir mal sagen, zwischen 2011 und 2012, zwischen Frühjahr 2011 und Frühjahr 2012 hat er 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe bestritten, also 5 Kämpfe irgendwie so in 14 also Monaten. Also ja, das kann er schon. Also das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Und er hat ja jetzt auch wirklich lange Zeit sich ausruhen können. Sein letzter Kampf fand genau vor einem Jahr statt, am 3.1. Also von daher sollte er auch soweit fit sein. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie für UFC 198 also wirklich John Jones in den Main Event stellen und ihm irgendwie, wie hast du das vorhin so schön gesagt, so einen Steigbügelgegner geben. Aber man kann es fast nicht machen. Wie gesagt, ich würde es halt toll finden, wenn UFC 200 mit so einem Kampf aufwarten könnte wie Jones gegen DC. Aber man kann es fast nicht machen, weil du kannst nicht das Risiko eingehen. Es kann halt passieren, dass so ein John Jones verliert. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es kann halt einfach passieren. Und dann kommt er zurück, kämpft da in New York gegen Gustafsson und dann passiert das mit, ja gut, eigentlich musst du ihm gleich diesen DC-Kampf geben und dann gehe ich auch davon aus, dass John Jones den Kampf gewinnen wird, wobei man natürlich eins mit berücksichtigen muss. DC hat immer wieder gesagt, in diesem ersten Kampf vor einem Jahr war er einfach so überemotionalisiert, dass er einfach nicht richtig das zeigen konnte, was er eigentlich kann. Und jetzt hat er diesen Manko, dass er noch keinen Titel hatte, also keinen ganz großen, bei den Olympischen Spielen gescheitert ist, in der UFC gescheitert ist, den hat er jetzt erstmal ausgebügelt und er muss sich und der Welt nicht mehr so viel beweisen. Klar, jeder wird immer sagen, solange er nicht diesen Titel von John Jones abgekämpft hat oder ja erkämpft hat, solange ist er nicht der richtige Champion. Aber er ist halt der richtige Champion. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Und vielleicht macht das den kleinen Unterschied, dass er ein bisschen entspannter in den zweiten Kampf gehen kann. Also hochinteressante Angelegenheit für 2016. Absolut. Kannst du dir vorstellen, wenn John Jones den Titel holt, dass er dann sofort ins Heavyweight wechselt? Also das ist ein Thema, das ja in den letzten Monaten oft diskutiert wird und ich kann es mir vorstellen. John Jones ist schon ein Kämpfer, der allein von seiner Größe gut in die Heavyweight Division passt und auch von seinen Fähigkeiten vielleicht gut in die Heavyweight Division passt. Ich würde mir dennoch wünschen, dass John Jones nach einem möglichen Titelgewinn gegen DC noch auf Rumble Johnson trifft. Das ist natürlich ein sehr gefährlicher Kampf für John Jones, gar keine Frage, weil Anthony Johnson extreme Knockout-Power hat. Aber das ist definitiv ein Kampf, den würde ich mir noch wünschen in der Halbschwergewichtsklasse. Und dann kann er von mir aus hochgehen. Ja, ja, sehr cool. Dann ganz kurz natürlich das London-Event. Auch was, auf das wir uns 2016 freuen können. Anderson Silva trifft endlich auf Michael Bisping. Ein Kampf, den man sich vor einigen Jahren immer erträumt hat. Jetzt wird er endlich dann stattfinden. Ich möchte gar nicht so sehr über den Kampf sprechen. Ich möchte nur eine Frage von dir beantwortet haben. Und zwar, wird Anderson Silva nochmal um den UFC-Titel kämpfen? Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube auch eher, dass wir, einen Rücktritt von Anderson Silva in 2016 zu hören bekommen, als dass er wieder um den Titel kämpft. Vielleicht, wenn er dann nochmal in Brasilien kämpft, dass er dann sagt, nach einem gewonnenen Kampf, Jungs, das war's. Genau, ja. Entweder so oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, also ich dem Silva-Bisping-Kampf traue ich ehrlich gesagt nicht so richtig viel zu. Ich kann mir da gut vorstellen, dass das auch eher langweilig wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er dann irgendwie Mitte 2016 nochmal kämpft und tatsächlich sogar verliert. Ich traue es, ist halt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste. So einfach muss man das ja dann sehen. Ja, definitiv. Also das kann man nicht anders sagen. Ein weiteres, so. Ja, wolltest du noch was? Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, entweder verliert er vielleicht sogar und tritt und sagt dann, okay, das war's. Oder vielleicht wirklich so ein Go-Home-Event, dass er in Brasilien nochmal irgendwas ordentlich wegboxen darf und dann da im Octagon selber schon den Rücktritt irgendwie bekannt gibt. Kann ich mir beides sehr gut vorstellen. Der letzte Kampf von Anderson Silva, den konnte er erfolgreich bestreiten gegen Nick Diaz. Das ist auch ein Thema, das uns 2016 noch interessieren wird. Nick Diaz, angeblich soll er und die Nevada State Athletic Commission kurz vor einem Deal stehen, der dann verhindert, dass Nick Diaz für 5 Jahre gesperrt wird. Deswegen hier natürlich die Frage, die uns für 2016 brennend unter den Nägeln, also brennt, schön unter den Nägeln gesagt. Ja. Wird Nick Diaz 2016 wieder einen UFC-Kampf bestreiten? Was glaubst du? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Kann ich mir wirklich vorstellen, dass genau so etwas passiert, dass sie irgendwie die einigen sich und ich kann mir sogar noch vorstellen, dass Nick Diaz noch im Gerichtssaal anfängt, die Stinkefinger auszupacken oder so etwas. Kann ich mir echt gut vorstellen. Vielleicht dann vorm Gerichtsgebäude oder so. Ja, vielleicht keine Ahnung. Praktisch, wenn er das da noch macht. Genau, ich meine, so wie er halt dann ist, ne? Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht nicht irgendwie Mitte 2016, aber tatsächlich, dass wir ihn irgendwie Ende 2016 oder Anfang 2017 tatsächlich schon wieder sehen. Gegen Robbie Lawler sehen. Diaz gegen Lawler würde ich gerne nochmal sehen. Das finde ich auch gut. Benson Henderson habe ich hier noch bei mir auf dem Zettel stehen, der ja auch aktuell ohne Vertrag ist. Da kann ich dich auch ganz kurz fragen, glaubst du, dass Benson Henderson wieder bei der UFC antreten wird oder denkst du, der wechselt das Lager? Nee, ich glaube schon, dass der ist, trotz allem ist der ja immer noch ein Name, den man mit der UFC in Verbindung bringt. Ich glaube schon, dass der in der UFC weiter aktiv ist. Und dann mal sehen. Aber ob er da nochmal wieder durchstarten kann, ist dann Das ist dann die zweite Frage. Ja, ja, der König der umstrittenen Entscheidungen, kann man sagen. Ja, genau. Ein Name, der also so bekannt ist wie kein zweiter, muss man fast schon sagen, ist natürlich Ronda Rousey, die überraschend gegen Holly Holm verloren hat. Wir haben darüber gesprochen. Die große Frage ist natürlich, wie geht's weiter mit Ronda Rousey? So wie es aussieht, wird sie bei UFC 200 auf Holly Holm treffen? Es gibt eigentlich nur eine Frage. Glaubst du, dass diese Pause ausreicht? Oder bist du der Meinung, Ronda Rousey hätte eine längere Pause gebraucht? Und die Frage, auf die ich eigentlich hinaus will, ist, was glaubst du, wie geht der zweite Kampf zwischen Holly Holm und Ronda Rousey aus? Also du hattest ja, glaube ich, mal verkündet, dass du meinst, Ronda Rousey wird nie wieder Champion. Ja. Ich habe immer noch im Kopf, dass sie tatsächlich immer wieder Champion wird, aber ich habe da irgendwie so ein paar Bedingungen dran geknüpft, wie ich dachte, dass das sinnvoll ist, dass sie den Coach wechselt, das Team wechselt. Und das passiert ja wohl alles nicht. Und jetzt ist es ja so, dass sie, also irgendwie sagen alle, dass sie den Kampf einigermaßen gut überstanden hat, obwohl das ja ganz schön hart aussah. Ich persönlich würde ihr, glaube ich, lieber mehr Zeit geben, wie das dann immer so ist. Aber ja, wenn du eine Ronda Rousey bei UFC 200 antreten lassen willst, / musst, ja, dann ist das halt so. Dann kriegt sie halt ja das halbe Jahr Pause und muss dann Anfang Juli da ordentlich nochmal Gas geben. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass auch unter den bekannten Bedingungen bisher, dass sie den Titel nochmal zurückholen kann. Dass sie irgendwie eine Submission sich holt. Also ich traue ihr das echt zu, dass Holly Holm an einer Stelle mal nicht aufpasst und Ronda Rousey kriegt einen Arm oder ein Bein zu fassen und weiß dann so, das ist die eine Chance, die ich habe, und kriegt das dann irgendwie tatsächlich durchgeboxt. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ich sehe folgendes Problem. Also erstens mal bleibe ich bei der Aussage, dass Ronda Rousey nie wieder Women's Bantamweight Champion in der UFC werden kann oder werden wird. Für mich liegt folgendes auf der Hand. Alle haben davon gesprochen, dass ein ganz großes Problem oder ein ganz großer Grund für die Niederlage von Ronda Rousey die Umstände sind, dass Edmund Tervadia einen besseren Ruf hat, als er eigentlich verdient hätte. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man den Rekord anguckt von seinen anderen Kämpfern und Kämpferinnen, da ist der nicht beeindruckend. Ganz im Gegenteil. Hat er eigentlich überhaupt keinen Erfolg. Also Jake Ellenberger hat seine Kämpfe verloren. Dann hast du hier Travis Brown, der hat einen gewonnen, einen verloren. Dann hast du die beiden anderen Mädels, Shayna Baszler und wie heißt die lange da? Ach, ja, ihr wisst, wen ich meine, die Giraffe da, die haben auch ihre Kämpfe verloren. Marina Shafir hat ihre Kämpfe verloren oder die letzten Kämpfe verloren. Hat doch die letzten beiden verloren, oder? Hat die nur den letzten verloren? Ich weiß es gar nicht mehr. Selbst wenn sie nur den letzten verloren hat, auch da war man sehr überrascht. Und man hat halt dann Ronda Rousey als Ausnahmetalent und geht davon aus, dass es an ihrem Coach liegt. Jetzt im Nachhinein hat man gesagt, nee, es liegt eben an ihrem Coach, dass sie diesen letzten Kampf verloren hat. Und ich bin auch der Meinung, sie hätte vielleicht sich überlegen müssen, mal das Camp zu wechseln. Es kann aber auch sein, dass sie sich neue Leute dazu holt. Also, dass sie halt in Glendale weiterhin trainiert, aber sich neue Leute dazu holt. Dass die den Ausschlag geben. Nichtsdestotrotz ist das ein Punkt, den man immer angemahnt hat, den sie ändern muss, um eine Chance zu haben, hat sie nicht getan. Ein weiterer Punkt, den man aufgezählt hat, waren natürlich diese ganzen Hollywood-Geschichten. Da hat ja auch Goldberg dann gesagt, dass, also während dem Kampf, dass das jetzt hier, wie hat das ausgedrückt, dass irgendwie Rockstar sein ist anstrengend. Ja, genau, so. Genau, so hat es gesagt. So hat das gesagt. Wo Rogan dann sofort, nein, hat ja gar nichts damit zu tun. Da hab ich mir gedacht, halt die Fresse, Joe Rogan, natürlich hat das was damit zu tun. Wenn dein ganzes Leben in so einer Glamour-Welt stattfindet, kannst du mir nicht sagen, dass du in den Kampf da gehst und um dein Leben kämpfst. Das glaube ich nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das was mit dir macht. Da kannst du noch so ein großer Ausnahmestar sein. Verändert, die ist viel galliger gewesen, als sie aus dem Nichts kam und in die UFC kam und praktisch mehr oder weniger nur durch sie es überhaupt ermöglicht wurde, dass es UFC-Kämpfe, Frauen-UFC-Kämpfe gibt. Ja, also sie war der ausschlaggebende Grund und sie wollte es allen beweisen und ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach geistig mit dir was macht, wenn du da so in die Höhe gelobt wirst die ganze Zeit. Das denke ich schon. Nichtsdestotrotz wird sie weiterhin an ihrer Hollywood-Karriere basteln und wird 2 Filme in nächster Zeit drehen. Sprich, sie wird sich wieder nicht hundertprozentig auf MMA konzentrieren können und wird sich wieder so ein bisschen ablenken lassen von dem ganzen Hollywood-Bullshit. Und ich denke, das sind die 2 Faktoren, die dann letzten Endes den Ausschlag geben werden, dass Holly Holm wieder den Vorteil hat, den sie sowieso schon hat, einfach von ihren Skills her, ja. Aber Ronda Rousey nutzt die Zeit nicht, zieht sich nicht zurück auf einen einsamen Berg und arbeitet an ihren Unzulänglichkeiten. Und sie muss mit dem perfekten Gameplan kommen, anders wird sie Holly Holm nicht besiegen können. Im Striking wird sie auch im zweiten Kampf keine Chance haben und sie muss definitiv dann halt auf ihr Grappling setzen, auf ihr Judo und auf ihre Armbars und andere Submission-Moves. Das, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es da unbedingt auf den Gameplan ankommt, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass man ihr sagt, so 2, 3 Fehler, die wirklich drastisch waren, weißt du, dass sie immer hinterhergelaufen ist, so etwas, dass sie das abstellt. Und dann kann ich mir gut vorstellen, aber das ist ja auch alles nur Gerate, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich irgendwie einen Griff sich packen kann und es dadurch dann beenden kann. Also die wird ganz klar Holly Holm niemals ausnocken und ich glaube auch eine Distanz, über die Distanz wird es da auch nicht gehen. Nee. Und selbst wenn es über die Distanz geht, ist es eher ein Vorteil für Holly Holm. Das Ausnocken, da möchte ich ganz kurz intervenieren, das Ausnocken, das würde ich noch nicht mehr zu 100% ausschließen wollen, weil Ronda hat schon Power. Und ich meine, es ist ein MMA-Kampf, es kann immer alles passieren und Ronda hat Holly Holm auch ein paar Mal hart getroffen. Also ich möchte das nicht 100%ig ausschließen, aber es wäre für mich jetzt nach diesem Kampf der größere Upset, dass Ronda Rousey Holly Holm ausnockt, als andersrum. Also ja. Submission, ja. Ja. Wenn sie einen Weg findet, Holly Holm auf den Boden zu bringen, ausnocken, da würde ich, also nicht sagen, holy shit, aber es wäre schon so ein Moment, wo ich auf jeden Fall mal aufstehen würde. Ja, ganz bestimmt, ja. Ja, also es wird hochinteressant. Einer der für mich mit Spannung am wartesten Kämpfe 2016, definitiv, ja. Dann ist natürlich Conor McGregor ein großes Thema. Da stelle ich dir zunächst die Frage, glaubst du, dass er als nächstes seinen Titel verteidigen wird, seinen Featherweight-Titel, oder glaubst du, dass er gegen Dos Anjos um den Lightweight-Titel kämpft? Du kannst die Frage beantworten, ich muss kurz die Tür aufmachen, weil der Kater möchte meine Nähe. Sehr gut. Ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die Gewichtsklasse nach oben wechselt, weil ich glaube, dass die UFC da intervenieren wird. Ich denke, dass UFC daran gelegen ist, es da noch nicht zum Superfight kommen zu lassen, sondern ich kann mir eher vorstellen, dass sie Conor McGregor noch mit Geld dazu anlocken, noch weiter im Featherweight zu kämpfen und da seinen Titel zu verteidigen. Konkret gefragt, wer glaubst du hat die Nase vorne im Kampf gegen McGregor gegen Edgar, weil viele gehen ja davon aus, dass Frankie Edgar ja eigentlich ganz gute Karten hat. Ja, also gerade würde ich sagen, ich tippe aktuell nicht gegen McGregor. Ja. So einfach sehe ich das da an der Stelle. So geht es mir übrigens auch. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, na jetzt nicht gegen Brandao, da war mir schon klar, dass McGregor der Favorit ist, aber gegen Poirier war ich mir unsicher. Mhm. Ja, gegen Mendes. Also gut, ich wusste nicht, dass Mendes so angeschlagen ist und so out of shape war. Da habe ich aber auch gedacht, nee, das gewinnt der Mendes, das ist für den McGregor nix. Und gegen Aldo habe ich mir auch gedacht, komm, wir brauchen nicht darüber reden, Jose Aldo, einer der größten Kämpfer, die jemals in einem Oktagon standen. Ja. Und dann wird er so weggefischt. So, ne? Und deswegen, jetzt sehe ich halt Frankie Edgar, wie er da wirklich alles wegkloppt, was ihm vor die Fäuste gestellt wird. Und ich, genau wie du sagst, ich kann eigentlich aktuell nicht gegen Conor McGregor tippen, aber irgendwie auch nicht gegen Frankie Edgar. Ja, also Frankie Edgar ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblingskämpfer, den gucke ich immer gerne, also am liebsten gucke ich natürlich schon in den Einzug, wenn er da mit Biggie reinkommt, das ist schon immer ein Highlight für mich. Und auch was er im Käfig dann abliefert, ist immer großartig. Aber ich denke, dass es auch wieder so läuft, dass er sich die Linke fängt und dann war's das. Ja, Frankie Edgar ist natürlich schwer auszunocken, aber auf jeden Fall wäre das ein Kampf, den man gerne sehen wollen würde. Aber da gibt es ja noch einen zweiten Kampf, oder eigentlich nicht nur zwei Kämpfe, es gibt aber noch einen ganz wichtigen zweiten Kampf, den man gerne sehen wollen würde, und zwar Conor McGregor gegen Nate Diaz. Wie siehst du da die Chancen? Weil, sind wir mal ehrlich, viele haben nach dem interessanten Interview von Nate Diaz nach seinem beeindruckenden Sieg gegen Michael Johnson sich schon so gedacht, Alter, stell dir das mal vor, Nate Diaz gegen Conor McGregor, holy fuck. Ja. Das wäre eigentlich ohne Plexiglasscheibe zwischen den beiden nicht durchführbar, also Pressekonferenzen. Das wäre doch das fetteste Ereignis, was du uns präsentieren könntest. Die beide gegeneinander im Croke Park, holy shit, das wäre wirklich unfassbar. Deswegen... Das wäre also absolut, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber ich glaube nicht, dass, Nate Diaz ist ja eine Gewichtsklasse über Conor McGregor aktuell. Und ich glaube nicht, dass Conor McGregor einfach eine Gewichtsklasse nach oben geht und, aber er will ja gegen Los Angeles kämpfen, also muss er nach oben. Ja, genau. Das kann ich mir aber eher vorstellen, dass er direkt um den Titel nach oben geht, als für Nate Diaz. Conor McGregor wird da ganz klar sagen, der soll in den Staub gehen. Ne? Der darf sich gerne hinten anstellen, wenn ich dann den Titel geholt habe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Conor McGregor nach oben wechselt, um nicht einen Titelkampf zu bestreiten. Aber McGregor ist ja auch jemand, der immer wieder auf die Kohle achtet. Und ich sage dir, ich glaube, dass Nate Diaz gegen Conor McGregor mehr Kohle verspricht als Conor McGregor gegen Dos Anjos. Ja, 100%. Dann kommt noch dazu, ich glaube auch, dass das der deutlich leichterer Kampf für McGregor wäre. Also sprich, ja, er könnte in die Lightweight Division gehen, könnte sagen, okay, oder die UFC könnte das so verkaufen, okay, er bekommt diesen Kampf gegen Nate Diaz, das ist sozusagen sein Versuch, sich einen Namen zu machen in der Division oder sich eine Position zu erkämpfen, um erstmal zu gucken, ob er überhaupt da mithalten kann. Ich gehe davon aus, dass McGregor Nate Diaz besiegen wird, ja, so, dann besiegt Conor McGregor Nate Diaz, dann könnte man ihm vielleicht sogar zusprechen, als nächstes nochmal einen Kampf gegen Frankie Edgar zu bestreiten. Wobei das natürlich alles immer sehr risikoreich ist. Ich meine, auch Nate Diaz ist nicht einfach so zu besiegen. Aber ja, also um es auf den Punkt zu bringen, ich würde mir wünschen 2016 Nate Diaz gegen Conor McGregor im Croke Park und dann Conor McGregor gegen Frankie Edgar in der Featherweight Division. Ich weiß, das wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber das wären meine zwei Traumkämpfe und Wunschkämpfe für Conor McGregor 2016. Ja, also ich wünsche mir das auch. Ich glaube aber realistischer ist es andersrum, dass wir erst den Edgar-Kampf sehen und dass wir dann einen Conor McGregor sehen, der eine Gewichtsklasse nach oben wechselt. Aber auch da, ich kann mir nicht vorstellen, dass Conor McGregor für Nüsse die Gewichtsklasse wechselt. Ich glaube, dass der ist so heiß auf diesen Titel, der will, wenn dann direkt um den Titel da eine Gewichtsklasse drüber kämpfen. Ich glaube schon, dass ihm das sehr wichtig ist. Und wenn er sich den Titel geholt hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, okay, jetzt darf hier der Pöbel mal antreten beim König und hier anfangen, Füße zu küssen oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ist ja das Problem, dass unter Umständen der gute Nate Diaz bis dahin wieder einen Kampf verloren haben könnte. Ja, natürlich. Da ist natürlich immer so, ja, müssen wir mal abwarten. Ein zweiter ist sehr viel hätte, wäre, wenn dabei. Ja, ne? Klar, es ist alles nur reine Spekulation. Aber was ich auch sagen möchte, ich glaube auch, dass dieser Croke Park Event, das wird auch nicht stattfinden. Ich glaube weder der Nate Diaz-Kampf wird stattfinden, auch wenn ich mir das sehr wünschen würde. Und ich glaube aber auch nicht, dass dieser Croke Park-Event stattfindet, also der große Event in einem Stadion in Irland. Das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Ich glaube, dass es sind zu viele Risiken, zu viel, was da abzuwägen ist. Das wird die UFC einfach nicht eingehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Conor McGregor ist ja auch schon so ein bisschen zurückgerudert, als er neulich gefragt wurde, ob sein nächster Kampf im Croke Park stattfindet. Hat er ja auch gesagt, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal abwarten. Und ich erinnere mich da an Interviews vor anderthalb Jahren. Da hieß es ja mehr oder weniger, also entweder es gibt diesen Kampf oder ich kündige. Der hat ja auch gesagt, ich hole mir den Titel und dann gibt's den Rückkampf direkt da und so etwas. Aber erstens wird es wahrscheinlich diesen Rückkampf vermutlich doch nicht geben, weil dafür war es dann doch irgendwie zu eindeutig. Jedenfalls obwohl man nicht gleich als nächstes, ja. Genau. Und ich glaube auch, dass es den Stadion-Event in Irland kann ich mir auch nicht so. Also irgendwie habe ich auch gar keinen Bock mehr auf einen zweiten McGregor gegen Aldo-Kampf, weil im Endeffekt dieser Kampf ja seit einem Jahr um uns herum schwirrt. Ja? Mhm. Und ich bin eigentlich auch zufrieden. Denke mir so, ja, leck mir mal Arsch jetzt. Also habe ich jetzt gesehen, leck mich. Ja, irgendwie auf deiner Seite. Ja. Luke Rockhold, auch noch ein Thema und damit natürlich verbunden die Middleweight Division. Da frage ich dich jetzt einfach mal, Luke Rockhold, ist der Ende 2016 noch Middleweight Champion? Ende 2016. Ja, wir können ja, zwei Kämpfe bestreitet mindestens. Genau. Wer steht da alles an? Ich glaube, einen Rückkampf könnte ich mir gut vorstellen mit Whiteman. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, dass man jetzt Silva gegen Bisping gestellt hat und offensichtlich nicht der Bisping, nicht der Silva-Belfort-Kampf zustande kommt, den man ja uns eigentlich auch so ein bisschen versprochen hat, könnte ich mir vorstellen, dass man Luke Rockhold den Wunsch erfüllt. Ja, da macht natürlich nicht so viel Sinn, der Kampf, aber den Wunsch erfüllt, nochmal gegen Vitor Belfort kämpfen zu dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das der nächste Kampf wird. Also ich finde diesen Kampf nicht gut, aber ich kann es mir mittlerweile auch sehr gut vorstellen. Ja, und dass man Whiteman vielleicht 2016 nochmal gegen Rockhold stellt, sollte Rockhold natürlich Belfort besiegen, davon gehe ich aus. Die Frage ist natürlich, wo passt hier Yoel Romero rein? Genau. Der sich eigentlich den Kampf mehr oder weniger verdient hat. Ja, ich darf so mit Zähne knirschen, weil der Jacare-Kampf war nicht so überzeugend. Und ganz ehrlich, ich sehe halt überhaupt nicht, wie Romero Rockhold besiegen soll, weil Romero konditionell direkt nach dem Einzug eigentlich schon anfängt zu japsen. Und dann vielleicht noch eine Minute 15 gut kämpfen kann in der ersten Runde und dann wird Rockhold ihn vernichten. Also irgendwo müssen wir halt noch diesen guten Yoel Romero mit ein. Ich glaube auch, dass der Jacare wäre wahrscheinlich der gefährlichere Gegner für Rockhold. Aber ich letztendlich, also von den Namen, die wir aufgezählt haben, kann ich mir vorstellen, dass Chris Whiteman tatsächlich der gefährlichere ist. Auch wenn es ja jetzt im ersten Kampf gar nicht so aussah. Wir wissen ja, ist relativ klar, dass dieser dämliche Spinning Heel Kick, den er da ausgepackt hat, das Ende eingeläutet hat. Nicht nur. Ich glaube, dass Whiteman immer Probleme haben wird gegen Luke Rockhold. Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Whiteman keine Chance hat gegen Rockhold. Mhm. Aber ich glaube, dass, wenn es normal läuft, Luke Rockhold immer diesen Kampf gewinnen wird. Okay, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Whiteman, glaube ich, die größte Gefahr von all den Namen, die wir bisher genannt haben, stellt der die größte Gefahr für Luke Rockhold dar. Und wenn man das so sieht, dann, um deine erste Frage zu beantworten, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er tatsächlich 2016 durchkommt als Champion. Gut. Dann kommen wir, was haben wir noch für 2016, was wir besprechen könnten? Also Demetrius Johnson interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Ja, deswegen, wobei ich muss ja ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung hier zu dieser Sendung ist mir aufgefallen, dass ganz schön viele Champions aktuell da sind, die extrem wenig Titelverteidigung auf dem Buckel haben. Außer Demetrius Johnson, ne? Ja, irgendwie alles stehen da mit maximal zwei, eher so eins oder halt gerade eben erst frisch Champion geworden. Und der einzige, der Ewigkeiten schon Champion jetzt ist, ist Demetrius Johnson, ich glaube mit sieben Titelverteidigungen. Dann machen wir abschließend noch ein Tippspiel, wer Ende des Jahres noch Champion ist und beginnen mit Demetrius Johnson, der war Anfang 2015 Champion. Glaubst du, und ist jetzt auch noch Champion, glaubst du, dass Demetrius Johnson Ende 2016 noch Fliegengewicht-Weltmeister ist? Fliegengewicht? Ja, wir bei Run Fighting Radio hier, wir dürfen das. Ich glaube, da gibt es keinen, der wird, also Demetrius Johnson wird das Ding für immer behalten und der wird es sich irgendwann an die Wand nageln und die werden nach ihm, wenn sie diese Gewichtsklasse zumachen. TJ Dillashaw hat auch das komplette Jahr ohne Titelverlust durchleben dürfen, also wir hatten ein Jahr lang, oder das ganze Jahr 2015, einen Bantamweight Champion. Wird das 2016 so bleiben? Also zumindest die beiden Kämpfe, die jetzt vermutlich anstehen, wird er auf jeden Fall überstehen und danach muss man mal gucken. Der war für mich schon sehr beeindruckend, wie er da dem Barrow den Titel abgenommen hat. Und auch die letzten Kämpfe, das war alles schon sehr dominant, muss man echt sagen. Er hat ja die beiden Brandau-Kämpfe, die beiden Barrow-Kämpfe gehabt, klar, die waren überraschend dominant und das Soto-Ding war halt so, Ja, aber nichtsdestotrotz, da, ich hatte Dillashaw nie irgendwie da in Gefahr gesehen. Und der macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Jetzt ist da diese ganze Soap-Opera-Geschichte dahinter. Also so etwas, wissen wir ja auch, dass so etwas gerne stören kann. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da eher was passiert. Ich sage, er wird Ende des Jahres nicht mehr den Titel tragen. Okay, weißt du denn auch schon, gegen wen er den Titel verliert? Gegen Dominic Cruz. Okay, sehr schön. Dann kommen wir in die Featherweight Division. Da hatten wir einen Titelwechsel. Das ist die erste Division, die 2015 einen Titelwechsel aufzuwarten hat. Ende 2015 brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu zu sagen. Conor McGregor, glaubst du, dass er Ende 2016 noch Featherweight Champion ist? Ja, das ist ja schon mal sehr speziell. Featherweight Champion kann ich mir echt gut vorstellen, dass er das nicht mehr ist. Aber weil er den Titel abgeben musste, oder? Weil er ja, genau. Weil er die Gewichtsklasse wechselt und die UFC dann knallhart sagt, wenn du die Gewichtsklasse wechselst, dann musst du auch den Featherweight Titel hinlegen. Ich glaube, er wird so oder so nicht mehr Featherweight Champion sein. Entweder, und jetzt lege ich mich schon fest, ja, verliert er gegen Frankie Edgar oder er muss den Titel abgeben. So. Heiße Kiste. Bold Prediction. Sehr spannend. Ja. Bold Prediction. So, dann Lightweight. Da haben wir Rafael Dos Anjos als neuen 2015 gewordenen Lightweight Champion. Glaubst du, dass er 2016 den Titel verteidigen kann? Also, der war ja schon schwer dominant. Ja. Sowohl gegen Pettis als auch gegen Cerrone. Also die beiden, die da auch nur oben ein Wörtchen mitreden, haben... Genau, von dem man vorher dachte, ja, also sowohl Pettis hätte man nicht gedacht, dass er den Titel abgeben muss. Und bei Cerrone konnte man sich das eigentlich auch irgendwie vorstellen, dass er den Titel holt. Nein. Aber waren beides sehr dominante. Ja, aber der erste Kampf gegen Dos Anjos, der war ja auch schon ein Indikator, dass Cerrone sich schwer tun wird gegen den Typen. Ja, hast du auch recht. Ja. Aber die, was er vorher hingelegt hat, der Cowboy, die Reihe an Kämpfen, die er da präsentiert hat, die war ja schon sehr krass. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz, Rafael Dos Anjos, ich könnte mir vorstellen, wenn es da wirklich zu dem Superfight kommen sollte, das wäre was. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das eine 50-50-Entscheidung wird. Okay, also leg dich jetzt mal fest, Ende 2016. Dann lege ich mich fest, Rafael Dos Anjos behält den Titel. Sage ich auch. Ich glaube auch, dass er weiterhin Lightweight Champion bleiben wird. Kommen wir ins Welterweight. Robbie Lawler hat den Titel. Wann hat er den Titel denn gewonnen gegen Hendricks? Das war letztes Jahr noch, oder? Also 2014 oder war das 2015? Ja, Dezember, 7. Dezember 2014. Das ist richtig, absolut richtig. Ja. Also hatten wir 2015 auch nur einen Welterweight Champion. Wird das 2016 auch so sein? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat so viel auf die Mütze bekommen. Ich glaube, dass das ist eine der heißesten Divisions, meiner Meinung nach. Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir da relativ zeitig auch einen Titelwechsel sehen werden. Ja, nach meinem vorhin abgegebenen Tipp spreche ich natürlich dir da nach und sage auch, dass wir einen neuen Champion sehen werden, und zwar schon in wenigen Tagen. Middleweight, da haben wir Luke Rockhold, das haben wir ja gerade eben schon abgehandelt. Genau, beide zieht das Ding durch. Ja, gehen davon aus, dass er den Titel verteidigen wird. Halbschwergewicht, ja. Das ist auch wieder interessant. Auch da gab es einen Titelwechsel, das muss man vielleicht auch noch kurz nachtragen zur Middleweight Division, da gab es natürlich auch den Titelwechsel 2015, und da merken wir schon, es waren relativ viele Titelwechsel 2015, genauso wie in der Halbschwergewichtsklasse, da hat Daniel Cormier in einem Interimstitelkampf, kein Interimstitel, sondern hier, sag mal, vakant, also in einem ganz normalen Titelkampf hat er Rumble Johnson besiegt und ist 2015 neuer Weltmeister geworden. Glaubst du, dass Cormier diesen Titel 2016 verteidigen kann? Nein, glaube ich nicht. Ich denke, dass John Jones zurückkommt und sich den Titel holt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann direkt sagt, nee, will ich gar nicht, ich will Heavyweight Champion werden. Und gibt den Titel wieder frei und danach... Nein, genau das war nämlich mein Ding. Ich wollte sagen, er ist Ende 2016 Weltmeister, aber hat ihn zwischendrin einmal verloren. Ja, genau so. Das wäre schon witzig, wenn das genau so kommen würde. Aber ich kann es mir echt gut vorstellen. Ja. Das klingt schwer danach. Es wäre natürlich auch eine Arschaktion von John Jones, wenn er sagt, so, das hier ist meine Division, aber ich kämpfe hier nicht. Aber wenn es einer macht, dann John Jones. Ja, absolut, ja. Schwergewicht. Radum besiegt Cain Velasquez 2015. Auch hier der Titelwechsel. Die Frage ist, ob er 2016 den Titel nochmal abgeben muss. Ja, glaube ich. Ich glaube, Velasquez holt sich den Titel dann jetzt im Februar direkt wieder. Ich sage nein. Radum wird diesen Titel verteidigen und wird so lange wird so lange Heavyweight Champion bleiben, bis John Jones ihn besiegen wird. Oh, auch spannend. Also wird er Ende 2016 kein Heavyweight Champion mehr sein. Ich glaube, er wird da noch Champion sein. Ich glaube, den Kampf sehen wir erst 2017. Okay. Women's Strawweight Division. Oh, ja, das ist natürlich schwierig. Mhm. Johanna Jędrzejczyk, sehr dominant bislang, hat sich den Titel 2014 geholt. War das oder war das Anfang 2015 sogar? Anfang 2015, März 2015. Echt, war das im März? Aha. Boah, das kommt mir aber schon viel länger hervor, weil sie halt so oft gekämpft hat oder zweimal noch zwischendrin gekämpft hat. Ja. Also gab es auch da einen Titelwechsel in der Strawweight Division. Die Frage ist, ob Jędrzejczyk die schwere Aufgabe gegen Claudia Gadelha und gegen andere Kämpferinnen für sich entscheiden kann. Was glaubst du, wird Jędrzejczyk Ende 2016 noch den Titel halten? Nee, ich glaube, da passiert tatsächlich noch so viel, und das ist ja eine sehr junge Gewichtsklasse. Ja. Genau, Gewichtsklasse, aber in der Division auf jeden Fall in der UFC. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch sehr viel passiert. Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie oft die Johanna kämpfen muss, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Ende 2016 nicht mehr Champion ist. Das ist für mich wirklich eine der schwersten Divisions, um jetzt hier irgendwie eine adäquate Meinung abzugeben. Ich kann natürlich jetzt ja auch nur, also hier kann ich wirklich nur aus dem Arsch raus tippen. Und ich würde sagen, sie behält den Titel, ja. Aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gegen Gadelha ist für mich ein 50-50-Kampf, kann so und so ausgehen. Und man muss diese Karolina Kowalkiewicz, muss man auf dem Zettel haben, wenn man die sich zuletzt angeguckt hat in ihrem Debüt. Ich weiß nicht, ob die 2016 schon einen Titelkampf bekommen wird, aber wenn die Tendenz so weitergeht, wie es zunächst aussah, ist das jemand, der oder die in dieser Division für Furore sorgen wird. Deswegen, ich sage jetzt mal, 2016 bleibt Jędrzejczyk noch Champion und 2017 sehen wir dann weiter. So würde ich es jetzt mal sagen. Kommen wir zur nächsten Division und zur letzten Division. Die Women's Bantamweight Division. Holly Holm holt sich den Titel von Ronda Rousey, mit Sicherheit der größte Upset 2015. Ja, ich nehme schon mal vorweg, ich glaube, dass Holly Holm auch Ende 2016 noch den Titel tragen wird. Peter, was sagst du? Ja, ich muss ja jetzt auch konsistent bleiben und sagen, UFC 200 verliert Holly Holm ihren Titel durch Submission an Ronda Rousey. Also, da haben wir das alles hier in eine Form gegossen, sozusagen unser kleiner Ausblick auf 2016. Und am Ende sei nochmal der Hinweis gegeben, Ende Januar, Anfang Februar beginnen wir dann regelmäßig zu senden. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @mmaradio.de. Ich poste da auch keine News mehr oder so, also nur noch sendungsrelevante Sachen. Ich retweete auch nichts, weil ich der Meinung bin, das ist völlig für den Arsch. Ihr habt schon eure Kanäle, wo ihr die aktuellen News vernehmen könnt. Da braucht ihr nicht hier so einen Amateursender, der euch mit News nachträglich dann noch versorgt. Das schafft ihr auch so. Wir werden aber in unseren Sendungen dann die News natürlich thematisieren, die Events reviewen und reviewen. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr das via Bewertung auf iTunes kundtun. Ihr könnt einfach mal euer iTunes nutzen, euren iTunes-Account und MMA Radio 5 Sterne geben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge und Fragen, die ihr uns via Facebook und Twitter zukommen lassen könnt und natürlich auch auf mmaradio.de unter die Ausgaben posten könnt. Da würden wir uns natürlich dann auch über eine Rückmeldung freuen, wie euch die Kombo zwischen Peter und mir so gefällt. Und dann bin ich eigentlich durch. Das war der letzte Podcast für mich 2015, Peter. Für dich wahrscheinlich auch. Für mich auch, ja, Tatsache. Gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf 2016. Mir auch. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Viele Grüße an Danke, Pia. Gleichfalls. Und richtig aus. Ja, bis dann spätestens Ende Januar. Vielleicht kommen wir auch schon früher wieder. Aber also wie gesagt, nicht davon ausgehen, wenn wir jetzt nächste Woche und übernächste Woche nicht senden, dass das schon wieder passé ist, was wir hier gerade gesagt haben. Genau. Richtet euch mal darauf ein, dass die nächste MMA-Radio-Ausgabe Ende Januar kommt und vielleicht haben wir noch die ein oder andere Überraschung zwischendrin. Genau, ich gebe mein Bestes, dass es funktioniert, aber dieses Jet-Set-Leben ist halt hart. Es ist hart und wenn es aber einer meistern kann, dann du, Peter. Ich gebe mein Bestes. Ich freue mich drauf. Bis dann, guten Rutsch. Ciao.